dann werde ich dir jetzt mal die neue Weltordnung erklären. Regierungen und Unternehmen brauchen Menschen wie dich und mich. Die Samurai, die Keyboard Cowboy. Und alle anderen Menschen da draußen, die keine Ahnung haben, was vor sich geht, sind nur sie. Hate the Planet! The best.